Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder für euch, euer Coach Magic. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, für das heutige Coaching-Video habe ich wirklich einen richtigen Kracher für euch. Das sollte man mal gesehen haben. Das muss man auch ein bisschen mit Humor sehen, aber man muss es gesehen haben. Und ja, es geht ja darum, es gibt eine neue Sportart. Also ich war gerade das erste Mal wieder im Gym. Unser Gym hier bei uns im Ort hat heute endlich mal wieder das erste Mal aufgemacht nach all den Wochen. Und ich habe Rücken trainiert, war eine schöne Sache. Wie ihr hier im Hintergrund seht, ich habe ja auch so eine Flachbank mir besorgt, dass ich hier wenigstens in der Zeit, wo die Gyms zu waren, dann mit meinen Kurzhanteln, da die sind da habe ich mir extra noch Gewichte besorgt, dass ich dann wirklich pro Hantel dann auch auf 30 Kilo komme, dass man dann sich auch mit Schrägbank und Flachbank und dann einfach mal ein bisschen die Brustmuskulatur, ein bisschen für den Rücken einfach ja, beweglich bleibt und dass die Muskulatur auch gewohnt bleibt, einfach noch mal ein bisschen was zu können, damit dann der Einstieg im Gym wieder nicht ganz so schwer wird. Habe ich mich hier jeden zweiten Tag schön fit gehalten. Und ich komme ja aus einer Zeit, muss ich ja sagen, da war ja, wenn du Sport machen wolltest, warst du entweder joggen, schwimmen, Fahrradfahren oder wir Männer waren im Fitnessstudio. So, die Fitnessstudios wurden ja jetzt auch von den Ladies erobert. Jetzt gibt es ja diese ganzen CrossFit-Damen, die da bei uns auch auf den Bildschirmen laufen, die. Und das sind ja krasse Pakete auf diesen Frauen. Also, die sind krasser in Form als jeder Mann da in diesem Gym. Das ist also wirklich, wirklich krass. Weiß ich nicht, was die Frauen dazu bewegt, sich so aufzupumpen. Aber gut, das ist diese Zeit heute. Wir haben 2020. It's crazy out there. Und wir haben jetzt hier eine neue Sportart für die Ladies. Und das ist, ich konnte es nicht glauben, als ich es gesehen habe. Ich zeige es euch gleich. Das ist der Hammer. Das ist Twerken. Also vorher war ja irgendwie Trampolinspringen oder Zumba. Und Twerken ist jetzt der letzte Schrei. Das ist gerade richtig heiß im Kommen, obwohl diese Videos schon von 2018 sind, die ich euch jetzt gleich zeige. Aber also ich habe das jetzt gerade erst mitgekriegt, auch gerade jetzt wegen dieses Ausnahmezustands habe ich auf Instagram gesehen, wie eine ehemalige Kundin von mir, die ist Grundschullehrerin und nebenbei ist jetzt auch noch Twerk-Lehrerin geworden und streamt dann bei IG, also Instagram im Livestream, ihre Twerking-Instructions. Ja, ich will euch hier mal kurz einen Einblick geben, was die Damen da so machen. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Also, warum gehen sie nicht einfach ins Gym oder machen irgendwelche anderen? Also, diese Sportart geht mir so ein bisschen, das ist für mich Attention Whoring, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob dieses Video durchgeht wegen dieses Worts, aber das sehe ich so. Es geht wirklich darum, männliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sich Bestätigung zu holen. Also das ist nichts anderes als, ja, macht euch genug der Worte, macht euch euer eigenes Bild davon und achtet mal auf die Gesichter. Das ist hochinteressant. Ich mache mal mein Mic aus, dass meine Boxen das hier nicht überlagern und gönnt euch den Beat, gönnt euch das Video. Man muss es gesehen haben. Bis gleich. Ja, ihr seht, woher der Wind hier weht. Das ist jetzt die neue Trendsportart, um fit zu bleiben für Frauen. Also heute ist das nicht mehr explizit Hip-Hop-Dance, heute ist das Twerking. Was eigentlich so, ich sag mal, für in männlichen Unterhaltungsbars von Frauen praktiziert wurde oder in Rap-Videos, ist jetzt gesellschaftsfähig. Das ist jetzt für die Hausfrau von nebenan. Um fit zu bleiben. Einfach mal, bevor die Kinder nach Hause kommen, nochmal 5 Minuten twerken. Kann man ja auch beim Kochen machen oder so. Ich weiß es nicht, was da los ist. Ja, ich werde euch diese Videos hier unter dem Video verlinken, damit ihr das euch gerne nochmal anschauen könnt. Und jetzt kommt der Wahnsinn. Ja, hört einfach mal, was sie sagt. Sie wird auch noch interviewt. Das ist diese Twerk-Lehrerin hier, Lilly. Und jetzt haben wir hier noch ein schönes Video. Dann spricht sie auch und sagt was dazu. Hören wir noch mal rein. Mein Kurs läuft ungefähr so ab, dass wir erstmal natürlich mit einer Aufwärmung anfangen. Dann einen Song lang Basics, also wirklich die Elementwork-Basis lernen. Genau, die unterschiedlichen Techniken. Das heißt, wenn ihr das noch nie gemacht habt, das ist überhaupt gar kein Problem. Nämlich versuche euch das beizubringen. Wir üben das einen Song lang und bauen das später dann in die Choreos ein. Ist doch verrückt, oder nicht? Also ich meine, was soll jungen Mädchen hier heute beigebracht werden? Bei Instagram auf dem Boden live zu twerken. Also, tja, da sind die guten Werte dahin. Ja, und dementsprechend kriegen die natürlich Aufmerksamkeit von den Männern. Und dann kriegen Hammer Aufmerksamkeit von den Männern. Also ich habe mir das angeguckt, was die haben, was die für eine Follower-Base aufbauen und was diese durstigen Männer da drunter schreiben. Ja, schauen wir nochmal weiter, was sie sagt. Auch die Choreos sind nicht viel zu schwer. Ich versuche natürlich irgendwie sie interessant zu halten, aber auf jeden Fall kommt man mit. Und wir machen Choreos mit mehr Basics drin, wir machen Choreos, die ein bisschen anstrengender sind, Choreos, die ein bisschen mehr zum Durchatmen sind und dann natürlich. Ja, wie ich euch gesagt habe, achtet auf die Gesichter. Ich finde das sehr spannend. Also ich kann ja Gesichter inzwischen lesen. Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Ihr könnt euch da euer eigenes Bild machen. Also wie gesagt, auch das Video verlinke ich. Ja, und das ist jetzt die neue Sportart. Aufmerksamkeitssucking quasi. Ja, gucken wir nochmal weiter. Weil gleich kommt nochmal eine ganz tolle Sache, die sie sagt. Also es ist wirklich ein toller Ratschlag. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht mehr ins Gym fahren. Aber schaut mal. Cooldown und Stretch Out, sodass man alles gut kombiniert hat. Dünn. Ganz kurz nochmal, da kann man Cooldown und Stretch Out auch anders verstehen. Dick, groß, klein, jung, alt, Mann, Frau, irgendwas dazwischen. Bei uns ist jeder willkommen. Und auch an alle Männer da draußen, ey. Es gibt genug twerkende Männer und ich finde das unfassbar sexy. Also kommt alle vorbei, schämt euch nicht, zeigt, was ihr habt. Ich freue mich über jeden. Habt ihr das gerade gehört? Es gibt genug twerkende Männer. Kommt, schämt euch nicht. Sie findet das unglaublich sexy. Also, mein Rat an alle jungen Männer. Das, was sie da gerade gesagt hat, ist kein Rat. Twerkt nicht, sie wird es nicht sexy finden. Wenn du twerkst, wird sie niemals was von dir wollen. Keine Frau, die da in diesem Raum ist, wird was von einem twerkenden Mann wollen. Kein Mann wird was von einer Frau wollen, die diesen Move macht. Guckt nochmal hin. So, ich sagte, die diesen Move macht, der diesen Move macht natürlich. Es gibt genug twerkende Männer und ich finde das unfassbar sexy. Also kommt alle vorbei, schämt euch nicht, zeigt, was ihr habt. Ich freue mich über jeden. Okay, lasst euch von ihr nicht manipulieren. Nicht twerken. Männer twerken nicht. Männer joggen, Männer schwimmen, Männer fahren Fahrrad und Männer gehen ins Gym. Männer trainieren Brust, Rücken und Beine. Männer twerken nicht. Lasst euch von ihr sowas nicht erzählen. Das ist ja schrecklich, wenn jetzt junge Männer, die noch nie mit einem echten Mann Kontakt hatten, die von einer Single-Mutter erzogen werden, Lilly zuhören, die Männern den Ratschlag gibt, zu twerken, weil sie das unglaublich sexy findet. Und jetzt gibt es nachher junge Männer, die fangen zu Hause an, twerken zu lernen und stream das nachher live noch bei IG. Und denkt immer dran, das Internet vergisst nicht. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Hört auf Coach Magic. Männer twerken nicht, Lilly. Es ist nicht sexy. Es ist nicht männlich. Ich denke, meine Message ist klar. Das wollte ich euch unbedingt zeigen heute. Also, ne? Ja, ich hoffe, das hat euch unterhalten und ihr solltet es gesehen haben. Darum habe ich es euch gezeigt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich wirklich. Ich freue mich wieder über eure Likes, über eure Kommentare. Und schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Also ich hatte mir ja überlegt, dass ich einen Tag die Woche so eine Art Red Pill Gaming Livestream mache. Das heißt, ich zocke irgendein Spiel, das ich gerne spiele, PUBG oder Battlefield 3. Und ihr könnt gerne dann dazukommen und im Stream-Chat mir was schreiben. Und wir machen so einen lockeren Talk. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Was haltet ihr davon? Gebt mir mal ein Feedback. Ja, Leute, ich hofft, also viel Spaß. Ich, wie gesagt, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ich verlinke diese Videos von Lilly hier unter dem Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.